8 Uhr und 9. Es besteht Gesprächsbedarf, das lässt sich schon an den Teilnehmerzahlen ablesen. Das globalisierungskritische Netzwerk ATTAC rief und rund 2500 kamen nach Berlin. Kapitalismus am Ende war die zweitägige Veranstaltung überschrieben, an der unter anderem Verdi-Chef Frank Bsirske und der frühere CDU-Politiker Heiner Geißler teilnahmen. Die Taz widmet sich heute ausführlich diesem Thema. Rainer Metzger ist dort stellvertretender Chefredakteur. Guten Morgen, Herr Metzger. Schönen guten Morgen. In Ihrem Kommentar heißt es heute, der dringend notwendige Kampfgeist blieb aus. Ist es nicht schon ein Erfolg, dass so viele nach Auswegen aus der derzeitigen Finanz- und Wirtschaftskrise suchen? Ja, das natürlich schon. Ich meine, 2500 Leute, die sich über ein solch trockenes Thema am Wochenende, das ist schon ganz schön viel. Aber es ist ja so, dass die Linke und allgemein die gesamte Bevölkerung scheint mir und scheint uns in der Taz seit einem halben Jahr in so einer Art Schockstarre ist und guckt, was passiert denn nun mit der Krise? Sie wird immer schlimmer. Und nun muss man ja irgendwann sich überlegen, wie man damit umgeht, ja, damit man da nicht als Linke vor allem dann irgendwelchen Volksverführern aufsitzt. Und das fängt jetzt erst an und da sind 2500 Leute ein guter Start, aber das wird noch nicht reichen. Wurden nach Einschätzung Ihrer Kollegen, wurden da Lösungsstrategien entwickelt? Also lässt sich überhaupt ein Resümee dieser zwei Tage ziehen? Ich glaube, das Resümee müsste sein, man ist noch dabei, das alles zu begreifen. Weil wenn man nicht begriffen hat, warum es jetzt gar so überraschend und schlimm kommt, kann man die Lösung nicht so einfach herbeiführen. Und in dem Stadium ist man leider noch. Und dann gibt es darüber hinaus sowas wie einen kleinen Krieg oder jedenfalls keine Übereinstimmung. Das entnehme ich auf der Seite 3, einem zweiten Artikel. Wer ist der Kapitalismus kritischste im ganzen Land? Die Chemie zwischen den Gewerkschaften und ATTAC scheint im Augenblick nicht zu stimmen. Na, die ist schon immer so ein bisschen angespannt, weil die Gewerkschaften begreifen sich als die traditionellen Vertreter der Arbeiterinteressen und damit auch so ein gewisses linke Spektrum in der Bevölkerung. Und dann kommen da diese ATTAC-Leute daher, viele Studenten und sonstige, die haben nicht so eine Institution, die haben keine Bezirke, die sind nicht in den Betrieben verankert. Und das ist schon immer so auf dem kapitalismuskritischen Markt so eine kleine Konkurrenz. Man versucht zusammenzukommen, aber ich glaube, es ist auch eine organisatorische Frage. Die einen rufen für den einen Tag auf und die anderen für den anderen Tag. Das ist jetzt so ein bisschen seltsam, weil die Gewerkschaften rufen europaweit für den 16. Mai auf und die NGOs für den 28. März. Das ist eine Woche vor dem großen G20-Gipfel der Regierungschefs. Beide Termine sind sinnvoll, aber es ist natürlich ein bisschen unglücklich, wenn man zwei Termine macht. In der Tat. Ja. Herr Metzger, ein anderer Schwerpunkt der Taz widmet sich heute dem Bundesnachrichtendienst, der in den vergangenen Jahren massenhaft Online-Durchsuchungen durchgeführt hat. Von Verhältnismäßigkeit kann doch wohl da nicht mehr die Rede sein. Ja, das ist ein ganz klassisches Geheimdienstphänomen. Man hat uns vor ein paar Jahren erzählt, als wir im Inland diese Online-Durchsuchung auf dem Tapet war, bei der Bundesregierung im Bundestag, das ist alles so kompliziert, das passiert sowieso nur 4-5 Mal im Jahr, da muss man einbrechen bei den Leuten, um irgendwas auf dem Computer zu installieren, um den wirklich völlig zu kopieren und an den Geheimdienst zu überspielen. Und nun wird zufällig mehr oder weniger über einen Bericht im Bundestag bekannt, dass es so kompliziert doch nicht sein kann, weil der Bundesnachrichtendienst, also die Auslandsspionage, hat in den letzten Jahren 2500 Mal irgendwelche fremden Computer ausgespäht. Und nun fällt den Bürgerrechtlern sozusagen die Kinnlade runter, denn das zeigt ja nun, dass irgendjemand da lügt. Zumal im Februar letzten Jahres das Bundesverfassungsgericht die Online-Untersuchung nur unter strengen Auflagen zugelassen hat. Jetzt heißt es, das Kanzleramt will mit einer Dienstanweisung die Anwendung restriktiver handhaben. Reicht das? Ja, das Dienstanweisungen ist schön und gut. Wenn man jetzt für Spionagedienste wie den Nachrichtendienst, da könnte man damit schon einigermaßen hinkommen, denn das ist immer so ein Schattenbereich. Aber es reicht natürlich nicht im Inland, wenn es um Polizeimaßnahmen und um Verfassungsschutz geht. Da muss man schon ganz genau geregelt haben und auch nachprüfbar dann vor Gerichten einklagbar eine gesetzliche Regelung haben. Und da wird das auf keinen Fall reichen. Was schlagen Sie denn da vor? Was würden Sie politisch fordern? Ja, dass das ganz klar im Bundestag offen diskutiert wird. Was ist denn nun möglich und was nicht? Haben Sie daran Zweifel, dass das der Fall ist? Ja, das sieht bis jetzt gar nicht so aus, dass das so kommen wird. Man versucht das eben an der Öffentlichkeit vorbei. Ich verstehe schon, dass das Bundeskriminalamt oder der Verfassungsschutz nicht jedem zeigen wollen, wie sie das nun tun. Das müssen sie ja aber auch nicht. Sowas wird ja dann in geheimen Ausschüssen im Bundestag gemacht. Aber was sie tun können und was nicht, das würde man doch schon gerne wissen. Ja. Schauen wir mal, ob die Abgeordneten dem folgen, was sie da vorgeschlagen haben. Rainer Metzger war das, der stellvertretende Chefredakteur der Taz, Herr Metzger. Danke für das Gespräch heute früh. Ich danke Ihnen auch. Die Taz erscheint in Berlin. Dort ist Deutschlandradio Kultur auf der UKW-Frequenz 89,6 und im digitalen Radio DAB zu hören. Deutschland.